Es muss ein Albtraum für Eltern sein, wenn Kinder plötzlich verschwinden. Jugendliche Ausreißer finden sich meistens innerhalb von Stunden oder Tagen wieder an. Wenn Kinder verschwinden, kann die Polizei oft auch ein Verbrechen nicht ausschließen. In Halle waren Anfang Januar Männer unterwegs, die offenbar versuchten, Kinder mit Schokolade zu locken und in ihre Gewalt zu bringen. Bis jetzt ging alles glimpflich. Alle Kinder, die der oder die Unbekannten in Halle-Neustadt ködern wollten, sind weggerannt. Doch wie würden Sie reagieren, wenn jemand ein Kind wie in Halle mit Schokolade locken will? Ich würde versuchen, das Kind zurückzuhalten. Würde ich die Polizei verständigen? Eingreifen, zurückziehen. Schreien. Laut schreien. Dazwischen gehen, ja. Leute dazu rufen. Polizeisprecher Siegfried Koch weiß, wie Kinder reagieren sollten, wenn Unbekannte sie ansprechen und mitnehmen wollen. Es ist immer richtig, nie mit Fremden mitzugehen und auch solche Dinge wie Bonbons und Schokolade auch abzulehnen. Denn Fakt ist, dass man sich nur so durch Weglaufen bzw. auch auf sich aufmerksam machen, hier solche Leute auch in die Flucht schlägt. In erster Linie sind hier jedoch die Eltern gefragt. Sie müssen ihre Kinder zum nötigen Selbstbewusstsein erziehen, auch Erwachsenen gegenüber Nein zu sagen und misstrauisch zu sein. Die Kinder reagieren in solchen Situationen oft instinktiv richtig. Als wir vor ein paar Tagen in Aschersleben unterwegs waren, wussten die Kleinen genau, was sie in so einer Situation tun würden. Ich würde um Hilfe schreien. Ich würde weglaufen und erstmal nach Hilfe schreien. Wegrennen! Ich würde auch um Hilfe schreien. Hier zählt also Zivilcourage. Lieber einmal zu oft hingeschaut als einmal zu wenig. Das zeigen auch die jüngsten Ereignisse in Halle.